Dankeschön, danke, das war Tante Clara. So, Freunde, und nun eine Übung für ganz Mutige. Da muss nicht jeder mitmachen. Und Achtung, wir singen! Ja, Bussi, Bussi, Bussi, Bussi, für den Schatz noch einen Kuss. Bussi, Bussi, Bussi, Bussi, weil man das Schätzchen küssen muss. Und wir wandern wieder. Ja, wir machen eine Reise durch den Teutoburger Wald. Einmal laut und einmal leise, jetzt durch den Teutoburger Wald. So, das war eine schöne Reise. Oh.